Vladislav Delay aus seinem Album Anima. Bei all dem Hin und Her der Sounds und Samples verbreitet diese Platte doch auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Delay lässt sich viel Zeit für seine Klangräume. Eine Art Slow Motion im Großen mit einer teilweise sehr hektischen Binnenstruktur. Bis zum Schluss dieser Sendung jetzt noch einmal eine richtige Band. Mehrere Musiker aus Chicago. Tortoise, auch von ihnen soll dieses Frühjahr ein neues Album erscheinen. Ich spiele etwas aus dem zweiten, Millions Now, Living Will Never Die. Bei Tortoise kann man noch einmal gut raushören, worin der Reiz des extrem langsamen Zusammenspiels besteht, wie sehr die Musiker aufeinander hören müssen. Wo jeder langsam und wenig spielt, wird jeder einzelne Ton doppelt wichtig. Man hört die Pausen auch praktisch mit. Und wer jetzt die eine oder andere langsame Band vermisst hat, ob Galaxy 500 oder Slowdive, Spiritualized, viele, viele mehr gibt es, die für sich die Langsamkeit entdeckt haben oder hatten, weil sie sich schon längst nicht mehr gibt. Pink Floyd früher, auch Vanilla Fudge hätte ich zum Beispiel gut spielen können, wie die Ende der 60er Songs der Beatles regelrecht zerdehnt haben. Im Zweifelsfall habe ich dann dem aktuellen, manchmal auch dem nicht so bekannten, den Vorzug gegeben. Das war der Soundcheck für heute. Ich heiße Günther Jansen und wünsche noch eine gute Nacht.